Zu Ehren der DFLK Nationalelf, die durch ihren Triumph beim FIFA World Cup der Frauen unter 17 Jahren 2016 dem Vaterland zu Ruhm verhelf, gab es am 28. Oktober im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang eine Veranstaltung. Daran waren der Abteilungsleiter des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretende Vorsitzende des staatlichen Sportkomitees, Ri Il-Fan, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Sportwesens, die Sportler, Trainer, Jugendlichen und Studenten in der Stadt Pyongyang beteiligt. Auf der Veranstaltung wurden den Fußball-Weltmeisterinnen und ihren Trainern die Partei- und Staatsauszeichnungen verliehen. Nach den Gratulationsansprachen gab es Reden, in denen die Entschlüsse gefasst wurden.